Alles, was wird Allah dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, in der heutigen Zeit haben es sich viele Menschen zur Lebensaufgabe gemacht, ein Haus zu bauen oder ein Haus zu kaufen oder etwas Ähnliches, was sehr viel ihrer Lebenszeit in Anspruch nehmen wird. Ein Haus an sich zu erwerben oder zu bauen ist ja kein Vergehen, denn Imam Ahmad rahimahullah überliefert in seinem Musnad über Nafi' ibn Abd al-Harith radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Zur Glückseligkeit eines Menschen gehören ein guter Nachbar, ein angenehmes Gefährt und eine geräumige Wohnung. Imam al-Albani sagt, der Hadith ist sahih. Es ist erlaubt, Allah um ein großes Haus zu bitten. Denn Imam al-Tirmidhi berichtet in einem Hadith, dass Abu Huraira radiallahu anhu vom Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet, wie der Gesandte eines Nachts ein Bittgebet sprach und Folgendes sagt, auch wenn der Hadith an sich umstritten ist, aber das Bittgebet ist authentisch. Er sagte, O Allah, vergib mir meine Sünden, mache mir mein Zuhause geräumig und segne mir das, womit du mich versorgt hast. Das Problem liegt beim Übertreiben. Und die Übertreibung beginnt dort, wo Allahs Anordnung missachtet wird. Wie zum Beispiel beim zinsbasierten Kredit von Banken oder wenn man Arbeiten verrichtet, die haram sind. Zu übertreiben gehört aber auch, dass man sein ganzes Leben danach ausrichtet, sodass dies sogar negativen Einfluss hat auf deine Gottesdienste und deine Beziehung zu Allah tabaraka wa ta'ala. Wer das nicht glaubt, hört sich den folgenden Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam an. Anas ibn Malik radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam einmal hinausging und einen erhöhten Bau sah. Da fragte er, was ist das? Was ist das nach dem Motto, was soll das? Wer hat das gemacht? Seine Gefährten antworteten, das gehört dem Sohn so, einem Mann von den Ansar. Er schwieg, alayhi salatu wassalam, und wurde innerlich zornig. Als dann der Besitzer zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam unter den Leuten kam und dieser Besitzer von diesem erhöhten Bau den Propheten sallallahu alaihi wasallam begrüßte, wandte sich der Gesandte sallallahu alaihi wasallam von ihm ab und erwiderte ihm den Gruß nicht. Der Mann tat dies mehrmals, offensichtlich um sich zu vergewissern, ob der Prophet ihn vielleicht überhört hat, bis der Mann den Zorn am Gesandten sallallahu alaihi wasallam erkannte und auch, dass er sich von ihm abwandte. Er klagte dies dann seinen eigenen Freunden und sagte, bei Allah, ich erkenne den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam nicht wieder. Sie sagten, als er hinausging, sah er deinen Bau. Das war alles, was geschehen war. Das ist, was wir gesehen haben. Da kehrte der Mann zu seinem Bau zurück, riss ihn ab und machte ihn dem Erdboden gleich. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dann eines Tages hinausging, sah er den Bau nicht mehr und sprach, was ist mit dem Bau geschehen? Sie sagten, unser Gefährte hat bei uns geklagt, dass du dich von ihm abgewandt hast. Woraufhin wir ihm die Sache berichtet haben und daraufhin riss er ihn ab. Da sprach er, sallallahu alaihi wasallam, hört, jeder Bau wird für seinen Besitzer schlimme Folgen haben. Es sei denn. Die Gelehrten sagen, es sei denn bedeutet, es ist etwas Unvermeidliches. Es ist etwas, was man braucht. Entnehmen wir aus diesem Hadith, liebe Geschwister, dass man mit der Ansammlung von weltlichen Dingen sparsam sein soll. Ist es denn nicht so, dass man für alles, was man erworben hat, gefragt wird? Und nach allem, wofür man sein Vermögen ausgegeben hat, erfragt wird? Und nach der Zeit, die man hatte, als man noch stark war, gefragt wird? Das ist doch die Bedeutung davon. Man erwirbt also an Kleidung, Nahrung und Ähnlichem gerade so viel, wie man wirklich braucht. Denn Imam Muslim berichtet uns in seinem Sahih-Werk über Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Er berichtet uns, er sagte, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einmal von Betten sprach, da sagte er, ein Bett für den Mann, ein Bett für die Frau, ein drittes Bett für den Gast und das vierte Bett ist für den Satan. Wer allerdings Weltliches anhäuft, um es zum Wohlgefallen Allahs Azza wa Jalla auszugeben, der kann davon so viel ansammeln, wie er möchte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen den Erfolg verleihen, dass wir erstens das Jenseits vor Augen halten, dass wir immer bi'idhnillah Azza wa Jalla darauf achten, dass unser Vermögen erlaubt ist, dass wir es nicht vermengen mit Verbotenen, dass wir das Wesentliche aus diesem Leben nehmen, was uns am Leben hält und was uns stärkt auf unserem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, und dass wir alles loswerden, wie dieser Sahabi. Was bringt ihm dieser Bau, der ihm im Jenseits nur Probleme machen wird? Was bringt ihm dieses weltliche Gut, was ihn in diesem Leben dazu bringen wird, dass seine Menschen, die er liebt, sich von ihm abwenden? Das alles hat keinen Wert. Deswegen hat er die Sache einfach losgeworden, wie die andere Frau, die ihre Armreifen einfach weggeschmissen hat. Weil wenn das der Grund ist, dass Allah mit mir zornig ist oder der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, dann war es die Sache sicherlich nicht wert. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa sallam.